Samantha ist da gelandet am Hamburger Airport. Samantha ist da gelandet am Hamburger Airport. Sie ist da Gamer Girl Samantha, das asiatische Gamer Girl. Bei RP Rufus, 4 Wochen stehen bereit. Nach über 6 Jahren im L.